Die Bahn muss daher auch unter einem modernen Management der Gesellschaft verpflichtet sein. Mobilität auf der Schiene müssen alle nutzen und sich leisten können. Züge müssen kleine Städtchen anfahren, auch wenn mit dieser Verbindung isoliert betrachtet kein Gewinn zu machen ist. Die Bahn muss mit Schienen Orte verbinden, in denen der Bahnhof das größte Gebäude ist, damit die Menschen dort nicht mehr existenziell auf ein Auto angewiesen sind. Die Bahn muss auch Tickets verkaufen, deren Preise nicht kostendeckend sind. Beispielsweise sollte sie auch für Familienurlaube stets billiger sein als das Auto und das Flugzeug. Diese Dinge kosten Geld. Deswegen ist es keine sinnvolle Idee, eine Bahn so sehr auf Effizienz zu trimmen, dass sie am Ende Gewinne macht. Denn die Gewinne bezahlen wir mit Verlusten bei den Leistungen für die Menschen in Deutschland. Sie fahren dann zu wenig Bahn, setzen weiter aufs Auto und verbrauchen zu viele Ressourcen, was uns der Klimaneutralität nicht näher bringt. Auf dem Papier zumindest hat die Bahn das erkannt. In ihrem Zwischenbericht 2022 formuliert die Deutsche Bahn AG ihre strategischen Top-Ziele. Unser Fokus ist die Verkehrsverlagerung auf die Schiene und die Schaffung der dafür notwendigen Kapazität. Der Trend zur klimafreundlichen Mobilität und Logistik ist ungebrochen. Davon profitiert die Schiene als der grünste Verkehrsträger. Und? Wir investieren zusammen mit dem Bund in diesem Jahrzehnt in Rekordhöhe, um die Schiene fit für Wachstum zu machen. Hehre Ziele. Allein es hapert an ihrer Umsetzung. Falsche Anreize, Intransparenz und hohe Kosten. Die absurde Konzernstruktur der DB. Selbst wenn die Bundesregierung oder die Spitze des DB-Konzerns richtige strategische Entscheidungen treffen, ob sie sich wirklich umsetzen lassen, ist schwer vorherzusagen. Denn die Bahn gibt es seit den Reformen der 1990er Jahre ja gar nicht mehr. Der Konzern besteht heute vielmehr aus einem Wust von Unternehmen. Und das hat Nachteile auf allen Ebenen. Das aufgeräumte Logo der Deutschen Bahn suggeriert, die DB ist eine Bahn, eine Firma. Doch das täuscht. Unter dem Dach der Konzernmutter Deutsche Bahn AG werkelt ein schwer durchschaubares Gewimmel von Tochterfirmen, Subunternehmen und Beteiligungen. Bei dem Versuch, die Bahn zur Gelddruckmaschine umzubauen, ist nicht nur ein zerstörerischer Spardruck entstanden, sondern auch eine Unternehmensstruktur, die die Bahn vielleicht noch mehr ausbremst als kalte Winter, kaputte Weichen und Tiere auf dem Gleis. Zum 1. Januar 1999 trat die zweite Stufe der Bahnreform in Kraft. Sie wandelte unter anderem die bisherigen Unternehmensbereiche der Bahn in 5 eigene Aktiengesellschaften um unter dem Dach der Deutschen Bahn AG. Die DB Reise- und Touristik AG betrieb die Fernzüge der Bahn, also vor allem ICE und IC, weswegen sie 2004 auch in DB Fernverkehr AG umbenannt wurde. Die DB Regio AG fasste die lokalen Anbieter des Regionalverkehrs zusammen. Die DB Cargo AG verantwortete den kommerziellen Güterverkehr auf der Schiene. Die DB Netz AG besaß das Schienennetz und die DB Station und Service AG betrieb die Bahnhöfe. Bis dahin waren die neuen Spartengesellschaften Teile eines Großunternehmens gewesen. Entscheidend war lange also, dass der Laden insgesamt gut dasteht. Als separate Firma aber musste nach der Aufspaltung der Bahn plötzlich jeder Bereich für sich möglichst viel Gewinn erwirtschaften. Das heißt, die Bahn sollte nicht nur mit dem Ticketverkauf und der Schieneninfrastruktur Rendite erzielen, auch Menschen, die Zugtoiletten reinigen, Bahnsteige fegen, Notausstiege kontrollieren und Lüftungsanlagen reparieren, mussten sich plötzlich rechnen. Obwohl der eigentliche Sinn ihres Einsatzes doch sein sollte, einen immateriellen Vorteil zu erwirtschaften, indem sie das Bahnfahren so angenehm und sicher wie möglich machen. So schuf die Strukturreform der Bahn viele falsche Anreize. Es schien rational, niedrigere Löhne zu zahlen, schlechtere Materialien zu verwenden und Wartungszyklen zu verlängern. Im Extremfall schreibt dann zum Beispiel die Bahnhofs AG zwar gute Zahlen, aber dafür verwahrlosen die Bahnhöfe, weil es an Reinigungskräften fehlt und immer mehr Fahrkartenschalter werden durch kaum bedienbare Automaten ersetzt. Ist alles auf den ersten Blick billiger. Aber attraktiver und besser wird die Bahn dadurch nicht.